mal, Mr. Hatch. Ja? Wie gefällt sie Ihnen denn so? Wer, Mr. Kettle? Nee, wer schon? Die Kaiserin von China natürlich. Ach, ja, ganz neu ist sie ja nicht mehr. Und wenn ich mir überlege, was in den letzten Tagen so alles passiert ist, irgendwie unheimlich. Ja, wissen Sie, Mr. Hatch, schön war sie nie, die alte Kaiserin. Und gemütlich auch nicht. Aber das müssen Sie ihr lassen. Die Verpflegung ist ordentlich. Und die war erst, Signori. Bestens bestückt. Salute, Signor Hatch. Salute. Salute, Zahlmeister. Tot? Tot, Mr. Hatch. Nummer 4. Das vierte Opfer. Der vierte Mord an Bord der Kaiserin von China, unterwegs im Nordpazifik auf der Route Yokohama San Francisco. Zuerst Mr. Darby, dann Frau von Palen, Mr. Phipps der Funker und jetzt Signor Pazzo. Und der war noch lange nicht der Letzte. In den nächsten Tagen... Mein lieber Hedge. Professor? Was habe ich mich ohne Unterlass bemüht, Ihnen einzuschärfen? Eine ganze Menge, Professor. Wie sollen Sie Bericht erstatten? Präzise, detailliert und von Anfang an. Alles klar, Professor. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, werde ich Ihnen die schaudererregende Geschichte vom Totenschiff schön ordentlich der Reihe nach erzählen. Eine Geschichte, die in der gewaltigen Van Dusen-Chronik einen makabren Ehrenplatz einnimmt. Ich beginne mit dem 1. Januar 1906, jenem Tag, an dem der Professor, meine Wenigkeit und ein paar für diese Geschichte ganz unwichtige Figuren Robinsons Insel in einem selbstgebastelten Heißluftballon verließen. Unser Ziel, die Molukkeninsel Halmahera, haben wir nie erreicht. Ungünstiger Wind trieb uns weit nach Norden ab und schließlich mussten wir mitten im Pazifik niedergehen oder wassern, wie der Fachmann sagt. Die Osaka Maru, ein japanisches Kriegsschiff, fischte uns auf und setzte uns in Yokohama an Land. Und weil wir möglichst schnell weiterkommen wollten, suchten Van Dusen und ich gleich das Büro der PMSSC auf, der Pacific Mail Steamship Company, der größten Schifffahrtslinie zwischen Asien und Amerika. San Francisco. Ja. Moment. Bedauere sehr, meine Herren. In den nächsten 2 Wochen fährt nur ein einziges Schiff, die Kaiserin von China. Und die werden Sie nicht nehmen wollen. So, und warum nicht? Weil die Kaiserin ein Kuli-Schiff ist. Voll bis unter die Lupen mit chinesischen Arbeitern für den Eisenbahnbau in Amerika. Wir haben nichts gegen Chinesen. Außer sie heißen Dr. Schumann Fu. Was, Professor? Ein lobenswerter Standpunkt, meine Herren. Aufgeklärt und progressiv. Doch bedenken Sie, ein Kuli-Transporter wie die Kaiserin von China kann Ihnen keinesfalls all jenen Komfort bieten, welchen Sie als zivilisierte Zeitgenossen beanspruchen dürfen. Keine Soireen, keine Maskenbälle. Keine Bibliothek, kein Schwimmbad. Aber ein paar Passagierkabinen wird es doch wohl geben. Gewiss, Sir. 8 im Ganzen. Auf dem Achterdeck. Ferner hat die Kaiserin zu bieten einen soliden Safe in der Kabine des Zahlmeisters für ihre Wertsachen und sogar eine Kühlkammer, falls sie verderbliche Waren mit sich führen. Nur Whisky. Und den behalte ich lieber bei mir. Von Ihren 8 Kabinen sind da welche frei. Lassen Sie mich nachsehen, Sir. Sechs sind belegt. Singapur, San Francisco. 2 wären noch zu haben. Na also, ist eine Bar an Bord? Selbstverständlich, Sir. Wir nehmen die Kabinen. Wann segelt die Kaiserin von China? Moment, Sir. Ah, hier. Ankunft Yokohama, 11. Januar, am frühen Morgen. Abfahrt Yokohama am gleichen Tag, abends 6 Uhr. Und wann wird das Schiff San Francisco erreichen? Genau 15 Tage später. Also am 26. Januar. Mitnichten, mein lieber Hedge, am 25. Januar. Ja, das kann nicht sein, Professor. 11 plus 15. Ich werde es Ihnen ein anderes Mal erklären, mein lieber Hedge. Pünktlich dampfte die Kaiserin von China in Yokohama ein. Kein sehr beeindruckendes Schiff. Rost, abblätternde Farbe und ein alles durchdringender Geruch nach Sojasauce und ungewaschener Menschheit. Das lag an den Kulis oder besser an der Art, wie sie verstaut waren. 1000 Mann in Vorschiff und Zwischendeck übereinander und durcheinander geschichtet. So pünktlich, wie sie gekommen war, segelte sie auch ab, die Kaiserin. Und während sie sich aus dem Hafen von Yokohama schob, fand im Speisesaal eine kleine Zeremonie vor dem Abendessen statt. Ein großer, kugelrunder Mann, der sein Doppelkinn in einen blauen Uniformkragen gezwängt hatte, machte die Honneurs. Nicht für die Kulis natürlich, sondern für die Passagiere der ersten Klasse. Das heißt, für die beiden Neuzugänge. Kapitän Haddock, zu Ihren Diensten. Im Namen der PMSSC heiße ich Sie an Bord herzlich willkommen. Meine Leute und ich werden uns alle Mühe geben, Ihnen die Reise so angenehm wie möglich zu machen. Was man so sagt. Danach stellte der Captain seine Offiziere vor. Den ersten, den zweiten, den dritten, den Chefingenieur, den Schiffsarzt. Eine Galerie unauffälliger Figuren in weiß und blau. Dann kam der Zahlmeister, Mr. Kettle. Und der fiel schon etwas mehr auf, weil er nämlich genauso rund und speckig war wie der Kapitän. Wenden Sie sich an Mr. Kettle, meine Herren, wenn Sie Fragen, Wünsche oder gar Beschwerden haben. Aber natürlich stehen auch wir anderen Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. Wir alle, bis hinunter zu Mr. Phipps, dem Funker. Obwohl der genau genommen nicht zur Besatzung der Kaiserin von China gehört, sondern uns von der Marconi-Gesellschaft nur ausgeliehen wurde, mitsamt seinem drahtlosen Wunderapparat. Und nun, meine Damen und Herren, habe ich die angenehme Pflicht, den, wenn ich so sagen darf, alteingesessenen Passagieren, die beiden Neuen, vorzustellen. Es handelt sich um zwei Herren aus den USA. Wenn Sie gestatten, Captain, übernehme ich das. Bitte, Mr. Hatch, bitte. Danke sehr. Ladies and Gentlemen, vor Ihnen steht kein geringerer als Professor Dr. Augustus van Dusen, der weltgrößter Wissenschaftler und bedeutendster Amateurkriminologe. Die Denkmaschine, wie man ihn zu titulieren pflegt, in New York wie in London, Paris und Berlin, in der Wüste Sahara wie in Transsylvanien und im wilden Tibet. Was mich betrifft, mein Name ist Hutchinson Hatch, Reporter von Beruf und aus Berufung Begleiter, Assistent und Chronist des Professors. Bravo, Signore. Grandioso. Magnifico. Imposante. Haben Sie im Zirkus gearbeitet? Eine wunderbare Präsentation. Hätte ich selber kaum besser machen können. Ich, der große Pozzo. Bitte, Mr. Pozzo. Ladies first. Madame Berzelius aus Riga. Eine Sucherin. Nach wissenschaftlicher Erkenntnis, Madame? Nach dem Guten. Wahren, echten, mein Herr. Nach der geistigen Wahrheit, die sich verbirgt hinter der Welt des materiellen Scheins. Nach der unergründlichen Weisheit des Ostens, die zu finden wir durch Wüsten und Dschungel gepilgert sind, bis hin zu den Gipfeln des erhabenen Himalaya. So wie sie redete, sah sie auch aus. Bleich, hager, vergeistigt. Ganz im Gegensatz zu ihrer korpulenten Begleiterin, die der Welt des materiellen Scheins offenbar noch nicht ganz abgeschworen hatte. Jedenfalls, was die Freuden der Tafel betraf. Erinnere mich daran, teuerste Pomponia, dass ich dem Herrn Professor ein signiertes Exemplar meiner kleinen Schrift unter Gurus, Lamas und Fakiren zukommen lasse. Ich werde es nicht versäumen, liebste Sonja. Das männliche Gegenstück zum Duo Sonja Berzelius und Pomponia von Palen bildeten die Herren Pozzo und Clapperini. Ersterer dick und fett, letzterer lang und klapperdürr. Das musste so sein. Davon lebten die beiden. Clapperini, das lebende Skelett. Und ich, Pozzo, der große Pozzo. Ich bin sein Impresario. Überall sind wir aufgetreten, in der ganzen Welt. Vor hohen, höchsten und allerhöchsten Herrschaften. Und alle waren hingerissen, waren begeistert. Alle waren erbaut. Erbaut? Jawohl, erbaut, meine Damen und Herren. Denn Clapperini ist nicht nur das unbestritten magerste lebende Skelett unserer Zeit, er ist auch das bei weitem ausdrucksvollste im künstlerischen Sinne. Zeig den Herrschaften, was du kannst, Clapperini. Mach eine Pose. Nach dem Essen, Mr. Pozzo, bitte. Oh. Mein Herr Swammerdam aus den Niederlanden. Tiersammler, Tierfänger, Amateurzoologe, quasi ein Kollege von Ihnen, Professor. Quasi, mein Herr. Sie können sich gern mal ansehen, was ich in den letzten Monaten so alles eingesackt habe. In Australien, auf den Inseln, unten im gesicherten Spezialfrachtraum. Damit meine Lieblinge nicht auskneifen und sie nachts in ihrem Becken besuchen. Und last but not least, Mr. Darby aus Washington. Soweit alles friedlich und normal, nicht wahr, meine Damen und Herren? Aber lassen Sie sich von mir sagen, 7 der Vorgestellten, 4 Passagiere und 3 Schiffsoffiziere sollten die Reise nicht überleben. In den ersten Tagen war noch nichts zu spüren vom schwarzen Schatten des Todes, der über uns hing. Die Kaiserin von China zog ihre Bahn durch den nördlichen Pazifik. Das Wetter war mäßig, die Gesellschaft im Speisesaal ebenfalls. Keine besonderen Vorkommnisse. Bis zum Morgen des 20. Januar 1906. Des 19. Januar, Mr. Hatch. Kann nicht angehen, Captain. Der 19. war gestern. Ganz recht, Mr. Hatch. Gestern und heute auch. 2-mal der 19. Januar. Sie nehmen mich auf den Arm, Captain. Würde ich mir nie erlauben, Mr. Hatch. Sehen Sie, wir haben heute Nacht den 180. Längengrad passiert. Ah ja, und? Das ist die sogenannte Datumsgrenze. Und da wir von West nach Ost fahren, haben wir einen ganzen Tag gewonnen. Na, verstehe ich nicht. Ist doch gar nicht so schwer, Mr. Hatch. Passen Sie mal auf. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich hoch über der Erde an einem festen Punkt. Und die Erde dreht sich unter Ihnen weg, von Osten nach Westen. Umgekehrt, Mr. Kettle, von West nach Ost. Und dann kommt es ja vor allem darauf an, wo sich die Sonne... Schweben im Weltenraum. Welch poetischer, welch mystischer Gedanke. Finden Sie, Madame Berzelius. Ach was, Mystik hin, Mystik her. Wir haben einen Tag zusätzlich. Darauf sollten wir was trinken. Ja. Und das taten wir auch. Wie das mit dem doppelten Datum zustande kommt, hat mir der Professor später eingehend erläutert. Verstanden habe ich es trotzdem nicht. Was soll's? Manchmal gibt 2 + 2 eben 5. Wenn ich die hochinteressante Diskussion wegen einer eher profanen Sache kurz unterbrechen dürfte, hat einer der Herrschaften Mr. Darby gesehen? Darby? Darby? Richtig, sein Platz ist leer. Jetzt, wo Sie sagen, Frau von Palen... Gestern zum Abendessen war auch schon nicht da. Ist mir gar nicht aufgefallen, weil er nie was sagt. Vielleicht ist er erkrankt, der arme Mensch. Sie krank, vermutlich. Mr. Kettle. Sir. Sehen Sie in Mr. Darbys Kabine nach. Ja. Aber auch da war er nicht, der wortkarge Mr. Darby. Und deshalb ging Kapitän Haddock kurz mit sich zur Rat und gab dann Befehl, das ganze Schiff zu durchsuchen. Von oben nach unten, von hinten nach vorn. Ergebnis? Kein Mr. Darby, Sir. Spurlos verschwunden. Ach. Spurlos verschwunden? Ja. Dann sind wir gezwungen, der traurigen Tatsache ins Auge zu sehen. Mr. Kettle, meine Herrschaften, Mr. Darby muss unbemerkt über Bord gefallen sein. Es gibt keine andere Erklärung. Ein tragischer Unglücksfall. Sehr bedauerlich und sehr peinlich für Schiff und Reederei. Leider, Sir. Und wenn man bedenkt, dass auf unserer letzten Fahrt schon mal sowas passiert ist. Ach, ist auch einer verschwunden? Nun, direkt verschwunden nicht, Mr. Pozzo, aber ein Passagier hatte einen Unfall. Mr. Hemingway, der bekannte Großwildjäger, zurück von einer Tour in Pamir, hat sich erschossen. Beim Gewehrreinigen, aus Versehen. Übrigens in der Kabine, die jetzt Mr. Darby hat, hatte, so meine ich. Rollt das Rad des Schicksals und so kehrt das ewig Gleiche ewig wieder. Ewig. Ja, und was haben Sie mit Hemingway gemacht, Kettle? Im Kühlraum abgelegt, aufgebahrt. Da ist ausreichend Platz, sogar für 2 Personen, wenn es sein muss. Und in San Francisco wurde er von einem Bestattungsunternehmen abgeholt. Das hatten wir telegrafisch verständigt. Ja, apropos, ich habe natürlich Mr. Phipps angewiesen, die Reederei von Mr. Darbys Verlust in Kenntnis zu setzen. Captain Haddock, Sir. Ja, Mr. Phipps, Auftrag ausgeführt? Leider nein, Sir. Das Funkgerät ist nicht in Ordnung. Merkwürdig. Ich hab's erst gestern überprüft. Eine Röhre ist hin, glaube ich. Was bedeutet das? Ja, können Sie das reparieren, Mr. Phipps? Aber ja, Captain. Und wie lange wird das dauern? 1-2 Tage. Na, Professor, wollen Sie nicht eingreifen? Immerhin sind Sie der weltgrößte Experte für drahtlose Telegrafie nach Marconi. Nach Marconi, mein lieber Hatch? Wenn Sie Wert drauf legen, Professor, auch mit Marconi. Oder von mir aus auch vor ihm. Was ist? Wollen Sie Phipps helfen? Das ist absolut unnötig, mein lieber Hedge, und uninteressant. Handelt es sich doch hier weder um ein wissenschaftliches noch gar um ein kriminologisches Problem. Diese Einschätzung musste der Professor sehr bald revidieren. Schon am nächsten Tag. Ich saß an der Bar zusammen mit Pozzo, Zahlmeister Kettel und mit Frau von Palen, die der Obhut ihrer Freundin entflohen war, um sich ganz speziellen geistigen Einflüssen hinzugeben. In Form von Cognac und Sodawasser. Ihr ganz besonderes Wohlergehen. Meine Herren. Prost. Prösterchen. Sagen Sie mal, Pozzo, Ihr Freund Klapperini, sind Sie sicher, dass der wirklich ein lebendes Skelett ist? Wie meinen Sie das, Signor Hatsch? Na, er sagt nichts, sitzt steif da und wenn er sich mal bewegt, tut er das wie ein Automat. Lebendig ist anders. Aber, Signore, das ist doch gerade die Kunst. Pomponi! Hier muss ich dich finden. Und was sehe ich? Du trinkst Alkohol am Vormittag. Aber doch nur einen ganz kleinen Cognac, Sonja. Zur Gesellschaft, weil es doch so kalt ist. Schäme dich, Kunde. Verlasse auf der Stelle diesen Sündenpfuhl. Begib dich in deine Kabine und versenke dich in die mystische Weisheit des tibetanischen Totenbuches. Sonja, bitte geh. Ich verschwinde jetzt. Oh, Sonja. Was ist denn, Wochenende? Oh, Sonja. So tun Sie doch was. Meine Herren, bitte, helfen Sie mir. Leicht gesagt. Wir standen wie erstarrt und sahen zu, wie Frau von Palen mit herausquellenden Augen die Hände um den Hals gekrampft, keuchend durch den Speisesaal taumelte, aus der Tür über das offene Deck. Nur Zahlmeister Kettel bewies Geistesgegenwart und versuchte, sie aufzuhalten. Vergeblich. Die gewichtige Dame glitt ihm aus den Händen und stürzte über die Reling in den grauen Ozean. Pomponia! Mann über Bord! Ich wollte sagen, Frau über Bord! Maschinen rückwärts! Volle Kraft! Die Kaiserin von China kam zum Stehen. Ein Boot wurde ausgesetzt. Aber da war die unglückliche Frau von Palen schon längst untergegangen. Zweite Todesfall innerhalb von 2 Tagen. Mir kroch ein merkwürdiges Gefühl über den Rücken. Was sagte Professor Van Dusen, als ich ihm in der Kabine von dem neuen Unglück berichtete? Ein Unglück? Wohl kaum, lieber Hedge. Alle Symptome, welche Sie mir in so plastischer Schilderung vor das innere Auge stellten, deuten auf eine akute Atemlähmung hin, wie sie durch die Einnahme gewisser tropischer Gifte hervorgerufen wird. Barbarisch. Wissen Sie, woran ich denke, Professor? Das ist nicht schwer zu erraten, mein lieber Hedge. An die Menagerie unseres Mitpassagiers Swoboda. Aber bevor ich mir das alles mal gründlich und in Ruhe überlegen konnte, ging es schon weiter, Schlag auf Schlag. Beim Abendessen verkündete Captain Haddock die nächste Hiobsbotschaft. Es ist Mr. Phipps, meine Herrschaften, unser Funker. Verschwunden. Wir haben wieder einmal alles intensiv abgesucht, aber... Über Bord? Mr. Phipps. Ja, ja. Davon müssen wir ausgehen. Wie Mr. Darby? Wie... Meine unglückselige Pomponia, zum 3. Male hat das Schicksal zugeschlagen. 3 Unglücksfälle kurz hintereinander, schon sehr seltsam. Seltsam, Kapitän. Sagen Sie lieber unheimlich. Sagen Sie nicht geheuer. Ja, ja. Ja, und darum habe ich eine Bitte an Sie, Professor Van Dusen. Sie sind ein berühmter Detektiv. Amateurkriminologe, mein lieber Kapitän, Amateurkriminologe. Klar, Professor. Worum ich Sie bitten wollte, könnten Sie nicht ein bisschen forschen oder untersuchen oder... Ermitteln oder was ein Detektiv? Amateurkriminologe. Ja, Amateurkriminologe so macht. Forschen Sie nur, Professor. All Ihre Wissenschaft wird zuschanden werden. Die Mächte des Bösen sind über uns. Yama, der Gott des Todes, Kali, die Bürgerin. Seien Sie überzeugt, Madame, Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen ist jedem Dämon gewachsen. Sie freveln, Professor. Wir werden sehen, Madame. Ist das Funkgerät wieder funktionstüchtig, Kapitän? Na, keine Ahnung, Professor. Ich kenne mich nicht aus damit, aber vielleicht Sie, Professor. Ein wenig, Kapitän, ein wenig. Noch heute Abend werde ich mich darum kümmern. Gegen 11 verließ der Professor seine Kabine. Allein. Auf seinen ausdrücklichen Wunsch. Ich wartete. Als der Professor um Mitternacht noch nicht wieder zurück war, fing ich an, mir Sorgen zu machen. Und ich machte mir nicht nur Sorgen, ich machte mich auch auf den Weg zur Funkkabine. Und da fand ich ihn, im Licht der Sterne, das durchs Bullauge fiel, reglos auf dem Boden. Das vierte Opfer? Nein. Gott sei Dank, er atmet noch. Oh, eine gewaltige Beule am Hinterkopf. Wie nass. Das muss Blut sein. Kombinieren, niedergeschlagen. Offenbar hat jemand an Bord was dagegen, dass der Professor sich einmischt. Na, machen wir erstmal Licht. Ach, du dicker Vater. Eine Schlange. Zusammengerollt auf Van Dusens Rücken, an die 2 Meter lang, längs gestreift, tiefschwarz und knallrot. Wie ich später aus kompetentem Mund erfuhr, eine, Moment, Pseudeches Porphyreus Bennett, eine australische Schwarzotter, hochgiftig. Aber daran dachte ich nicht. Ich dachte überhaupt nicht. Ich packte zu, instinktiv, direkt hinter ihrem Kopf. Ich hob sie hoch, obwohl sie zischte und zappelte, öffnete mit der anderen Hand das Bullauge und raus mit dem Vieh. So. Dann unterdrückte ich heldenhaft ein starkes Bedürfnis nach einem doppelten Whisky, raste zur Tür und brüllte einen Steward herbei. Und den schickte ich aus, den Schiffsarzt zu holen. Das dauerte seine Zeit. Dr. Melville war voll bis zum Stehkragen, wie jede Nacht. Schütterung. Hirnerschütterung infolge der Einwirkung eines harten Gegenstandes auf den Schädel des Patienten, jawohl. Sonst nichts, Doc. Ja, was wollen Sie denn noch, junger Mann? Ja, Schlangenbiss oder... Ach, was? Nur Gehirnerschütterung in voll absolute Bettruhe und kein Alkohol. Kein Tropfen. Ja, der Professor Van Dusen trinkt nur Tee und Mineralwasser. Und ganz selten mal ein Glas Champagner... Außerdem ist er bewusstlos. Bewusstlos, richtig. Kein Problem, junger Mann, das gibt's nicht wieder. Ja, wann doch? Bald, junger Mann, 2 Tage, 3 Tage. Sagen Sie mal, junger Mann. Ja? Haben Sie zufällig einen kleinen Schluck da? Wir trugen den großen, kleinen Mann in seine Kabine und legten ihn ins Bett. Und da lag er blass, leise atmend, mit geschlossenen Augen. Ein Tag verging. Ein zweiter Tag. Ein dritter. Am dritten Tag, am Nachmittag des 23. Januar 1906, kam Professor Van Dusen wieder zu sich und schlug die Augen auf. Hurra! Mein lieber Hedge, was soll das Geschrei? Die reine Freude, Professor, weil Sie wieder da sind. Wie fühlen Sie sich? Lassen wir irrelevante persönliche Details, mein lieber Hedge. Kommen wir zur Sache. Ich wurde außer Gefecht gesetzt. Ja, Professor, auf den Kopf gehauen. In der Kabine des Funkers in der Nacht vom 20. zum 21. Januar. Und wie ich dir... Wandkalender entnehme, schreiben wir heute den 23. Januar. Nach Lichtstärke und Schattenwurf ist es etwa 2 Uhr nachmittags? Genau 1 Uhr 54, Professor. Was ist in den letzten 62 Stunden geschehen? Sehr viel, Professor, und nichts Gutes. In der Tat, mein lieber Hedge. Berichten Sie. Ich berichtete. Zuerst das, was dem Professor selbst widerfahren war. Gehirnerschütterung, Doc Melville und die Schlange. Eine tropische Giftschlange. Interessant. Ein weiterer Hinweis auf Swammerdams Sammlung, mein lieber Hedge. Aber fahren Sie fort. Mehr haben Sie nicht zu sagen, Professor? Habe ich etwas übersehen, mein lieber Hedge? Naja, vielleicht eine kleine Anerkennung für Tatkraft und entschlossenes Handeln. Aber mein lieber Hedge, das versteht sich bei Ihnen doch von selbst. Erzählen Sie weiter. Wir haben Sie also ins Bett gesteckt, Professor, und ich habe auf Sie aufgepasst. Und wenn ich mal weg musste zum Schlafen und Essen und so, dann habe ich dafür gesorgt, dass Sie gleich von mehreren Stewards bewacht wurden. Unwichtig, mein lieber Hedge. Insignifikant. Haben Sie die Güte, sich nun endlich der Referierung des vierten Mordes zuzuwenden? Ja, wissen Sie. Wozu sonst hätte der noch unbekannte Mörder Professor Van Dusen ausschalten sollen? Und sich freie Hand zu verschaffen, versteht sich. Also, wer war Opfer Nummer 4? Signor Pozzo, sagte ich. Am 21. Januar nachmittags im Speisesaal beim Trinken. Aber das wissen Sie ja, meine Damen und Herren. Pozzo ging also nicht über Bord? Nein, Professor. Er fiel um und war tot. Eine stärkere Dosis diesmal, wie es scheint. Was geschah mit dem Toten? In den Kühlraum, Professor. Und da blieb er nicht lange allein. Schon am Abend kriegte er Gesellschaft. Meine Herrschaften, trotz alledem, wir wollen zeigen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen von rätselhaften Unglücksfällen. Erheben Sie Ihr Glas, trinken Sie mit mir auf unser gutes Schiff, die Kaiserin von China. Sie lebe hoch! Hoch! Hoch! Der Captain! Um Gottes Willen, der Captain! Doc, schnell! Wozu, ist ja doch nichts mehr zu machen. Tod. Der Fluch des Himmels lastet auf diesem Schiff. Mag sein, Madame, aber das Gift stammt von der Erde. Wird Zeit, dass der alte Doc Melville mal wieder nüchtern wird. Morgen kommen Sie mir unters Messer, der Captain und dieser Pozzo. Und dann sehen wir mal nach, was Ihnen nicht bekommen ist. Aber es wurde nichts aus der Autopsie. Und warum nicht? Weil Doc Melville am nächsten Morgen verschwunden war. Was Sie nicht sagen, mein lieber Hedge. Die übliche Sucherei, das übliche Ergebnis. Der Doktor war nicht mehr aufzutreiben. Und da wurde uns allen sehr, sehr mulmig. 6 Tote in 4 Tagen. Das konnte nicht mit rechten Dingen zugehen. Niemand wagte mehr zu schlafen oder zu essen. Jeder schloss sich ein, zitternd und zagend. Totenbleich von Angesicht. Das Grauen ging um an Bord. Das grimme, grässliche Grauen. Heben Sie sich diese grauenhaften Muster journalistischer Prosa auf für den Daily New Yorker, mein lieber Hedge. Was wir jetzt benötigen, sind Fakten. Läuten Sie dem Steward. Was haben Sie vor, Professor? Meine Kleider. Es gilt, verlorene Zeit aufzuholen und den rätselhaften Fall einer Lösung zuzuführen. Nicht mehr nötig, Professor. Legen Sie sich ruhig wieder hin. Der Fall ist schon gelöst. Was sagen Sie da? Gelöst? Ja. Ohne Professor Van Dusen? So ist es, Professor. Spannen Sie mich nicht länger auf die Folter, berichten Sie. Machen wir, Professor. Heute Morgen wurden wir alle zusammengetrommelt. Passagiere und Schiffsoffiziere. Soweit doch am Leben und an Bord. Und zwar vom ersten Offizier, der nach Captain Haddocks Tod das Schiff kommandiert. Aber nicht er hatte uns was zu sagen, sondern Zahlmeister Kettle. Er sah merkwürdig aus. Um seinen Kopf hatte er einen dicken weißen Turban geschlungen. Ein Verband, meine Herrschaften. Man hat mich heute Nacht niedergeschlagen, um an den Safe in meiner Kabine zu gelangen. Meine Herrschaften, in Anbetracht der ungewöhnlichen Ereignisse, die in den letzten Tagen an Bord vorgefallen sind, sehe ich mich genötigt, ja geradezu verpflichtet, Sie alle zu Mitwissern eines streng gehüteten Geheimnisses zu machen. Auf dieser Reise besteht, oder besser bestand, die Ladung der Kaiserin von China nicht nur aus den üblichen Kulis, sondern auch aus einem Schatz im Werte von rund 2 Millionen Dollar. Der Radscha von Sarawak auf Borneo hatte die Bewaffnung seiner Krieger modernisiert. Keine Blasrohre mehr, keine krummen Messer zum Kopf abschneiden, stattdessen Hinterlader und Feldkanonen. Was er brauchte, kriegte er in den USA aus veralteten Heeresbeständen. Und weil er keine Landesbank und darum auch keine Banknoten hatte, zahlte er in Naturalien, Rubine, Smaragde, Diamanten, Jade. 2 große Lederbeutel voll. Damit dieser Schatz unterwegs nicht abhanden kam, wurde er nicht offiziell und mit großem Brimborium transportiert, sondern heimlich, inkognito sozusagen, auf der Kaiserin von China. In Singapur kam der Schatz in einem Reissack versteckt an Bord. Und da gleich in den Safe. Nur 3 Personen an Bord wussten davon. Kapitän Haddock, ich und Mr. Darby. Mr. Darby? Weshalb Mr. Darby? Mr. Darby, jetzt kann ich es ja enthüllen, gehörte zum Schatzamt der Vereinigten Staaten und hatte den Auftrag, den Transport der Wertsachen zu überwachen. Ich verstehe. Nur 3 Personen, das hatten wir jedenfalls angenommen. Doch wie sich nun herausstellt, war noch eine 4. Person im Bilde. Eine Person, die auf ihren Wanderungen durch die Inseln im Indischen Ozean vom Schatz und vor allem von der Art seines Transports erfahren haben muss. Und die daraufhin den Plan fasste, sich den Schatz anzueignen. Was ihr heute Nacht auch gelungen ist. Gestern Abend, bei meiner regelmäßigen Safe-Inspektion, war der Schatz des Radscha noch da. Heute Morgen war der Safe aufgebrochen, der Schatz verschwunden. Und nicht nur der Schatz war verschwunden, auch ein Beiboot der Kaiserin von China. Ganz offensichtlich hat es die fragliche Person zu Wasser gelassen, unbemerkt während des heute Nacht herrschenden Gewitters, und ist darin entflohen. Mein Herr Swammerdamm. Richtig. Wo steckt er eigentlich? Jawohl, meine Herrschaften. Mein Herr Swammerdamm ist der Räuber des Schatzes. Dieses kleine Stück Jade habe ich in seiner Kabine entdeckt. Dann muss Swammerdamm auch der unheimliche Mörder sein. Ohne jeden Zweifel, Mr. Hedge. Er hatte ja auch die beste Gelegenheit, an tropische Gifte heranzukommen. Richtig. Aber warum denn nur, Mr. Kettle? Warum? Nun, Darby und der Kapitän wurden als Mitwisser, als mögliche Störfaktoren ausgeschaltet. Ja, und Pozzo, der Funke, der Arzt. Und Componia? Ja, was weiß ich. Vielleicht wollte Swammerdamm an Bord eine Atmosphäre des Grauens erzeugen, um so unbehelligt sein eigentliches Ziel, den Raub des Schatzes, verfolgen zu können. Wie auch immer, Madame Berzelius, meine Herren, der Schatz ist zwar verschwunden, aber mit ihm sind wir auch einen 6-fachen Mörder los, der uns alle in Furcht und Schrecken versetzt hat. Damit ist es nun vorbei. Fassen Sie sich wieder, genießen Sie den letzten Abschnitt unserer Reise. In 2 Tagen werden wir San Francisco erreichen. Swammerdamm. Eine saubere und klare Lösung, mein lieber Hedge, nur leider nicht die richtige. Wie kommen Sie denn darauf, Professor? Aus mehreren Gründen, mein lieber Hedge. Swammerdamm hielt sich so gut wie niemals im Speisesaal auf. Nun wirken die tropischen Gifte, welchen Frau von Palen, Senior Pozzo und Kapitän Haddock erlegen sind, sehr schnell. Sie müssen also den Opfern unmittelbar vor dem Tod verabreicht worden sein. Ferner ist es nicht vorstellbar, dass ein begeisterter Amateurzoologe wie Swammerdamm den Verlust höchst rarer Sammlerstücke wie etwa der Schwarzotter in Kauf genommen haben sollte. Ich meine jenes Tier, welches Sie, mein lieber Hedge, so nonchalant über Bord befördert haben. Um Ihr Leben zu retten, Professor. Gewiss, gewiss, mein lieber Hedge. Es bleiben Fragen. Weshalb hätte Swammerdamm ohne Not 6 Menschen töten sollen? Weshalb hätte er fliehen sollen in einem kleinen Boot auf dem weiten, leeren Nordpazifik, wo es im Umkreis von 300 Kilometern nicht einmal ein Felsenriff gibt, geschweige denn eine bewohnte Insel? Nein, nein, mein lieber Hedge, Swammerdamm ist unschuldig. Nach aller Wahrscheinlichkeit ist er das 7. Opfer des Massenmörders geworden. Dieser, mein lieber Hedge, dieser weilt noch immer unter uns. Und es obliegt Professor Van Dusen, ihn zu entlarven und zur Rechenschaft zu ziehen. Fakten sind zu sammeln, Beweise zusammenzutragen, ans Werk. Immer mit der Ruhe, Professor. Die Sache ist gefährlich. Der Mörder wollte sie schon einmal um die Ecke bringen. Und wenn er erfährt, dass sie wieder bei sich sind, dann wird er es ohne Frage ein zweites Mal versuchen. Dies gilt es tunlichst zu vermeiden. Am besten bleiben Sie bewusstlos, Professor. Offiziell meine ich. Das dürfte kaum praktikabel sein, mein lieber Hedge. Der Mörder könnte jederzeit unter einem Vorwand meine Kabine betreten und dabei feststellen, dass ich nicht, wie behauptet, zu Bett liege. Mein lieber Hedge, ich werde verschwinden. Sie meinen wie Darby und die anderen? Exakt, mein lieber Hedge. Und damit ich mich ungestört an Bord der Kaiserin von China bewegen kann, werde ich mich unsichtbar machen. Einfach unsichtbar? Simsalabim, Hokuspokus? Ganz recht, mein lieber Hedge. Dazu benötige ich einige simple Paraphernalien. Zunächst zwei Gummipflaster aus unserer Reisapotheke. Ja. Dann eine größere Quantität an Safran und Currypulver, aha, welche Sie in der Kombüse organisieren werden. Und schließlich, ja, naja, eine gewisse Kleinigkeit aus der Kabine von Madame Berzelius. Kurz vor Mitternacht gab es einen lauten Platsch. Etwas Schweres war ins Wasser gefallen. Aus Van Dusens Bullaug. Ein Mensch? Oder nur ein mit Werkzeug beschwertes Bündel Kleidungsstücke? Wer konnte das sagen? Mann über Bord! Mann über Bord! Oh, Mr. Kettle, geben Sie Alarm. Herr Professor, muss wieder zu Bewusstsein gekommen sein. Plötzlich war aus dem Bett, ist durch die Kabine getaumelt und durchs Bullauge. Konnte ihn nicht festhalten. Oh Gott, Mr. Kettle, tun Sie doch was! Zwanzig Stunden später. Ich saß in meiner Kabine und hielt mich an einem Whisky fest. Da klopfte es an die Tür, leise, vorsichtig. 1, 2, 1, 2, 3. Das verabredete Zeichen. Ich machte auf. Vor mir stand ein Chinese. Ein kleiner, gelber Kuli. Einer von den tausenden Vorschiff. Gehen Sie zur Seite, lassen Sie mich eintreten, mein lieber Hedge, ich darf hier nicht gesehen werden. Umwerfend sehen Sie aus, Professor. Absolut echt. Wer hätte gedacht, dass man mit zwei Pflastern wunderbare Schlitzaugen produzieren kann. Und dass Safran nicht nur den Kuchengel macht, sondern auch einen ganzen Professor. Ich hoffe nur, Madame Berzelius hat sich mit dem Verlust ihres falschen Zopfes abgefunden. Na, jedenfalls hat sie nichts gesagt. Ja. Unmöglich, mein lieber Hedge, ganz unmöglich. Ja, was meinen Sie, Professor? Die Unterbringung der Coolies, es ist unmöglich und unmenschlich. Nach unserer Ankunft in San Francisco werde ich dem Präsidenten von diesen Zuständen Mitteilung machen. Tun Sie das, Professor. Und ich schreibe was drüber im Daily New Yorker. Aber wir sind noch nicht in San Francisco. Was macht der Fall? Gelöst? Ja, was dachten Sie denn, mein lieber Hedge, selbstverständlich. Und? Wer war's? Auf gar keinen Fall, Swammerdam. Alle seine Sammlungen, alle seine Aufzeichnungen befinden sich noch an Bord. Damit steht endgültig fest, Swammerdam ist Opfer, nicht Täter. Also wer dann? Der Zeitpunkt der letzten Enthüllung ist noch nicht gekommen, mein lieber Hedge. Noch einen, den abschließenden, endgültigen Beweis gilt es abzuwarten. Sie spielen also wieder mal Sphinx, Professor. Wollen Sie nicht doch ein bisschen mehr rauslassen? Ausnahmsweise, damit ich weiß, vor wem ich mich hüten muss. Vor niemandem, mein lieber Hedge. Es besteht keinerlei Gefahr mehr. Nicht für Sie und nicht für die übrigen Insassen dieses Fahrzeugs. Die Mordserie ist abgeschlossen. Sie hat ihren Zweck erfüllt. Ja, ich weiß, Professor, wenn Sie sowas sagen, dann stimmt das auch. Aber könnten Sie nicht trotzdem ein kleiner Tipp vom Meister der Kriminologie zum Assistenten? Warum nicht, mein lieber Hedge? Zwei Tatsachen empfehle ich Ihrer Aufmerksamkeit und Ihrer, falls möglich, geistigen Durchdringung. Erstens, nur ein Teil der Ermordeten, fünf, wenn wir Swammerdam einbeziehen, verschwand spurlos über Bord. Der andere Teil, zwei Personen nicht. Warum diese Diskrepanz? Tja, warum? Und zweitens? Die Statur der Toten. Statur? Frau von Palen, Pozzo und der Käpt'n waren ausgesprochen dick und rund. Meinen Sie das? Meinen Sie, der Mörder hat was gegen Dicke? Klapperini, das lebende Skelett, der war's. So kenne und schätze ich Sie, mein lieber Hedge, mit Feuereifer auf der falschen Fährte. Überlassen Sie alles Weitere mir. Damit verschwand er und der falsche Wilhelm an seinem Hinterkopf war das Letzte, was ich an Bord der Kaiserin von ihm sah. Am nächsten Nachmittag, 25. Januar, falls Sie nicht mitgezählt haben, liefen wir durchs Golden Gate in die Bucht von San Francisco ein. An der Reding stand der kläglich zusammengeschmolzene Rest der Passagiere. Klapperini sagte nichts, wie immer. Vielleicht dachte er darüber nach, dass er in Zukunft ohne Impresario künstlerisch klappern musste. Auch Madame Bezerius war ungewöhnlich zurückhaltend. Mr. Hedge? Ja, Madame? Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen, Mr. Hedge. Schießen Sie los, Madame. Ich habe ihn geschaut, Mr. Hedge. Wen? Ihren Freund, Professor van Dusen. Ach was? Ja, seinen Astralleib, meine ich. Ah. Er schwebte nachts über den Gang. Oh. Zur Geisterstunde, Mr. Hedge. Eine überirdische Aura war um ihn. Ein goldener Schimmer. So, so. Ja, trösten Sie sich, Mr. Hedge. Und zweifeln Sie nicht. Er ist glücklich. Dort, wo er sich nunmehr aufhält. Auf der höheren Ebene geistiger Existenz. Wir legten an, Vertreter der Reederei kamen an Bord, Zoll und Polizei und die Leute von der Eisenbahn, die ihre Kulis einsammelten. Etwas später fuhr der schwarze Wagen eines Bestattungsunternehmens vor. Die beiden Leichen wurden aus dem Kühlraum geholt und weggebracht. Dann durften die Passagiere von Bord, vorläufig ohne Gepäck. Das musste erst durchsucht werden. Ich wanderte ziellos durch das Hafenviertel. Es wurde dunkel. Was nun? Wie ging's weiter? Plötzlich hielt neben mir ein Automobil. Eine große schwarze Limousine, Typ Pope Toledo. Die Tür ging auf. Stehen Sie nicht wie angewurzelt auf dem Trottoir herum, mein lieber Hedge. Steigen Sie ein. Noch immer in der Kuli-Maskerade, Professor. Keine Zeit, Sie abzulegen, mein lieber Hedge. Ich darf Ihnen Mr. Pollock vorstellen, einen Agenten des Schatzamtes der Vereinigten Staaten. Hallo. Die restlichen Herren gehören dem städtischen Polizeidepartement an. Mr. Pollock ist über alles informiert. Seit gestern Nacht. Hallo? Professor van Dusen hat mir von Bord der Kaiserin von China ein drahtloses Telegramm geschickt. Ach so. Und Mr. Pollock hat daraufhin seine Vorbereitungen getroffen. Gemeinsam werden wir den Serienmörder dingfest machen. Und vor allem den Schatz sicherstellen. Den Schatz des Raja von Sarawak, der jetzt Eigentum unserer Regierung ist. Den Schatz? Aber der ist doch irgendwo im Pazifik verschollen. Glauben Sie das wirklich, mein lieber Hedge? Also gut, von mir aus lasse ich mich überraschen, wie immer. Wo fahren wir hin? Wir sind da. Ein dunkles Haus in einer dunklen Straße. Durch einen dunklen Korridor gingen wir in einen dunklen Raum. Pollock zündete eine Blendlaterne an. Ihr Licht fiel auf ein Kruzifix, auf einen Vorhang aus schwarzem Sand und auf zwei geschlossene Särge. Wo waren wir? In den Räumen der Firma Ruhe Sanft, Erd- und Feuerbestattung jeder Preislage. Und in diesen Särgen... Senior Pozzo und Captain Haddock. Ja, wer sonst, mein lieber Hedge? Ah, jetzt weiß ich's, Professor. Ich weiß, warum die beiden nicht über Bord gegangen sind. Und warum unter den Opfern so viele Dicke waren. Weil nämlich... Leise, ihr kommt hinter den Vorhang. Und löschen Sie die Laterne, Pollock. Aber das ist ja... Psst. Bitte. Da ist er ja. Sack Nummer 1. Das dürfte genügen. Licht, Pollock. Der Täter, meine Herren, in flagrante delicto. Nehmen Sie ihn fest. Wie Sie sehen, mein lieber Hedge, nicht Clapperini. Ja, und auch nicht Madame Berzel. Diese harmlose, ja beschränkte Person haben Sie ebenfalls verdächtigt, mein lieber Hedge? Ja. Hatte ich. Und darum war ich überrascht, wie immer. Sie, meine Damen und Herren, Sie wissen natürlich längst, wer der Mörder war. Klar, Kettle. Zahlmeister Kettle, der einzige Mensch an Bord, der über den Schatz informiert war und nicht dran glauben musste. Und der einzige überlebende Dickwanz dazu. Da stand er zwischen zwei kräftigen Polizisten, in der rechten ein Messer, in der blutriefenden linken einen blutigen Ledersack. Der Schatz... Der Schatz des Ratscha. Natürlich nur zur Hälfte. Die zweite Hälfte befindet sich in der Bauchhöhle der anderen Leiche. Wenn Sie gestatten, ohne jeden Zweifel bin ich der einzige in diesem Raum anwesende Chirurg und Pathologe, Ihr Messerkettel. Danke sehr. Öffnen Sie den zweiten Sack, mein lieber Hedge. Ja, wenn Sie unbedingt wollen, Professor... Das gesamte mysteriöse und makabre Geschehen an Bord der Kaiserin von China wurde, das versteht sich, meine Herren, von einem einzigen Plan, einem einzigen Bestreben bestimmt. Dem Bestreben Kettles, sich den Schatz des Ratscha anzueignen. Seit er wusste, dass sein Schiff ausersehen war, den Schatz zu transportieren, war dies sein Ziel. Und er verwendete großen Fleiß und erhebliche kriminelle Energie auf die Ausarbeitung einer, wie er meinte, Narren oder... sagen wir besser, todsicheren Methode. Wie ich vermute, war es der tödliche Unfall des Mr. Hemingway auf der vorigen Reise, welcher ihm die Idee nahelegte, seine Beute in Leichen zu verstecken und so an Land zu schmuggeln. Der zweite Sack, meine Herren. Zwei Leichen benötigte Kettle, zwei voluminöse Leichen, um darin... nach Entfernung der Eingeweide die beiden Säcke unterzubringen. Zwei Leichen, für die der Kühlraum des Schiffes ausreichend Platz bot. Ja, zwei Leichen, okay. Pozzo und Haddock, aber der Rest? Jeder einzelne Mord hatte in Kettles Kalkül seinen festen Platz. Als erster starb Darby, der Wächter des Schatzes. Ihm folgte Pomponia von Palen. Sie war vorgesehen als eines der beiden Transportmittel, wenn ich mich so ausdrücken darf. Doch da sie völlig unplanmäßig über Bord fiel, trotz der Rettungsversuche ihres Mörders, musste Kapitän Haddock als Ersatz herhalten. Der Funker wurde getötet, damit er weder das Schatzamt alarmieren, noch andere Schiffe, die sich womöglich in der Nähe aufhielten, über die angebliche Flucht Swammerdams informieren konnte. Die hätten dann nach ihm gesucht und natürlich nichts gefunden. Sehr verdächtig, ja. Soweit alles klar, aber was war mit Doc Melville? Dr. Melville, der Schiffsarzt, hatte die Absicht geäußert, die Leichen im Kühlraum zu obduzieren. Zu diesem Zeitpunkt war aber Signor Pozzo bereits... ausgestopft. Danke, mein lieber Hedge, danke. Der Versuch, mich zu ermorden, ein Versuch, welcher dank des heroischen Einsatzes meines Freundes Hedge zum Scheitern verurteilt war, galt sowohl dem nicht unbekannten Amateurkriminologen als auch dem Experten für drahtlose Telegrafie. Nachdem er den von ihm auserkorenen Sündenbock Swammerdam samt einem angebohrten Beiboot auf den Grund des Ozeans geschickt hatte, hielt Kettle sein Spiel für gewonnen. Aber Professor Van Dusen war noch da und hatte nichts von seiner Fähigkeit verloren, 2 und 2 zu addieren. Gibt 4, immer und überall. Außer im Nordpazifik. Schon früh fiel mein Verdacht auf Kettle. Bei den Giftmorden im Speisesaal war er stets anwesend. Als Zahlmeister war er im Besitz von Schlüsseln für jede Tür an Bord, für jede Kabine und für den Frachtraum, der Swammerdams giftige Fauna barg. Nachdem ich das Versteck des Schatzes an Bord ermittelt hatte, stellte ich ihm, mit Ihrer Hilfe, Mr. Pollock, diese Falle. Dass er hier mit blutbefleckten Händen ertappt wurde, liefert uns den letzten, den unumstößlichen Beweis. Der Fall, meine Herren, ist abgeschlossen. Am nächsten Nachmittag holte ich unser Gepäck von Bord und warf einen letzten Blick auf die Kaiserin von China. Auf Nimmerwiedersehen, Majestät. Ein Unglücksschiff, Mr. Hatch. Ein Totenschiff. Oh, gut, dass ich Sie treffe, Madame. Ich muss Ihnen was sagen. Ja. Der Geist, den Sie neulich an Bord gesehen haben, der war gar keiner. Professor Van Dusen lebt noch. Ja. Gott. Oh, Mist. Warum konnten Sie nicht schweigen? Was haben Sie denn, Madame? Ich dachte, das würde Sie freuen. Freuen? Ach, Mr. Hatch, Zeit meines Lebens habe ich eine übersinnliche Manifestation ersehnt. Einen Kontakt mit der jenseitigen Welt. Endlich, endlich ist dieser, mein innigster Wunsch, erfüllt worden. Ich muss dich erfahren. Das war gar nicht an dem. Das war kein Geist. Es war ein Mensch, ein ganz gewöhnlicher Sterblicher. Ja, gewöhnlich, Madame. Lassen Sie ihn das nur nicht hören. Professor Van Dusen auf dem Totenschiff.